Hartz IV hat die Armut in unserem Land so weit ansteigen lassen, dass, und wir regen uns nicht mal mehr darüber auf, es Tafeln gibt. Dass es in einem der reichsten Länder der Welt Tafeln gibt, an denen sich einmal in der Woche Hunderttausende von Menschen anstellen und um Essen kümmern. Es läuft was aus dem Ruder in diesem Land. Die Ungleichheit wächst, wer reich ist, wird immer reicher. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Bruder, schau mich!